2e Schlaf, Weinen. Schlafen gehen. Cubitum ire. Somno sedare. Quieti sedare. Einschlafen. Somnum capere. Einschlafen. Ilanguiscere. Senescere. Consenescere. Der Gram lässt jemanden nicht schlafen. Aegritudo somno privat aliquem. Im Schlafe. In quiete. Insomnis. Jemand bekommt etwas im Schlaf. Dormienti defertur aliquid. Es erscheint mir jemand im Schlafe. Species aliquius mihi per somnum offertur. Species aliquius mihi in quiete offertur oder obictur. Tiefer Schlaf. Somnus artus. In tiefem Schlafe liegen. Arte dormire. Gravitar dormire. Jemandem aus dem Schlafe wecken. Expergifacere aliquem. Isomno excitare aliquem. Dormientem excitare. Tränen vergießen. Lacrimas profundere. Lacrimas effundere. Die Tränen abwischen. Abstergere flitum. Die Tränen sind versiegt. Consumptae sunt lacrimae. Die Tränen stürzen hervor. Lacrimae oboriuntur. Lacrimae se profundum. Die Tränen kaum zurückhalten können. Vix lacrimis temporare. Einem viele Tränen kosten. Multas lacrimas affere aliqui. Jemanden, die zu Tränen rühren, zum Weinen bringen. Fletum movere, lacrimas movere, fletum excitare, lacrimas excitare, aliqui. Ad fletum adducere aliquem. sich ausweinen. Satyar riflendo.